WDR 5. Neugier genügt. Perché io non voglio una reggia, non mi interessa. Io volevo solo un tetto, una sicurezza per loro. Ich brauche kein Schloss. Ich möchte nur ein Dach und ein bisschen Sicherheit für meine Kinder. Meine Eltern hatten 3 Schmuckgeschäfte. Vor 3 Jahren ist der Goldpreis gesunken. Wir machten Schulden und irgendwann waren wir ruiniert. Nachdem wir 3 Läden schließen mussten, blieb uns nichts anderes übrig, als auf der Straße billige Sachen zu verkaufen. Ich wohnte mit meiner Lebensgefährtin, die schwanger war, bei meinen Eltern. Das Haus meines Vaters sollte zwangsgeräumt werden, weil er die Hypothek bei Bankier nicht mehr bezahlen konnte. Da die Zwangsräumung bevorstand, sind wir mit dem Baby in die Wohnung unserer Oma gezogen. Aber ihr Haus war fast eine Ruine. Wir haben alle in einem Zimmer gewohnt. 4, 5 Monate, dann hat die Stadtverwaltung das Haus zur Ruine erklärt und wir standen auf der Straße. Madrid. Diego Montoya sticht allein schon wegen seiner Größe aus der Gruppe heraus, die sich auf der Plaza de Lavapiés vor dem U-Bahn-Eingang versammelt hat. Ein Dutzend Menschen, einige tragen grüne T-Shirts mit der Aufschrift Stop Desahucios, stoppt Zwangsräumungen. Es sind Mitglieder der Plataforma de Afectados por la Hipoteca, der Plattform der Hypothekenopfer, kurz PA. Sie begleiten ihn und 2 andere Personen zur CaixaBank. Die Plataforma ist keine Organisation mit einer hierarchischen Struktur, eher ein Netzwerk selbstständiger Kollektive, die in Versammlungen zusammenkommen und sich gemeinsam gegen die Wohnungsnot wehren. When the bubble collapses, als die Immobilienblase platzte, gab es in Spanien 3 Millionen leere Wohnungen. Die hatten aber Preise, die niemand bezahlen konnte. Die Banken standen kurz vor der Pleite. Die Regierung rettete sie mit Steuergeldern. Dann begannen die Banken, die Leute aus ihren Wohnungen hinauszuwerfen, sie zwangszuräumen, weil sie ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten. Das Problem ist, dass die ganze Wirtschaft Spaniens auf dem Baugewerbe und dem Tourismus gründete. Als die Blase platzte, brach die Bauindustrie zusammen. Und weil die meisten Jobs direkt oder indirekt von der Bauindustrie abhängen, verloren Massen von Menschen ihre Arbeit. Und ohne Arbeit können sie ihre Hypotheken nicht zurückzahlen. So they cannot pay their mortgages anymore. Mike Redilla ist Aktivistin der PASentro, der Gruppe im Zentrum Madrids. 2009 wurde die erste PA in Barcelona gegründet. Bald darauf entstanden solche Zusammenschlüsse in ganz Spanien. Inzwischen sind sie eine Bewegung, an der die spanische Politik nicht mehr vorbeikommt. Das hat im Mai 2015 die Wahl von Ada Colau, Mitgründerin der Plataforma, zur Bürgermeisterin Barcelonas gezeigt. Die Strategie unserer Regierung bestand lange darin, den Leuten zu helfen, eine Wohnung zu kaufen. Sie sagten uns, eine eigene Wohnung sei eine Investition, ein Produkt, das man anschaffen sollte, weil man es für immer haben würde, wie ein Sparbuch bei der Bank. Damit unterstützten sie nur Banken und Bauunternehmen. 2007 waren 87% der Spanier Wohnungseigentümer. Seit 2008 sind 398.000 Haushalte zwangsgeräumt worden. Fast die Hälfte davon infolge von Zwangsvollstreckungen. Das Schlimmste für die Betroffenen ist, dass Schulden in Spanien nicht als getilgt gelten, wenn der Kreditnehmer die mit einer Hypothek belastete Immobilie der Gläubigerbank abtritt. Die Bank darf die Wohnung einziehen und trotzdem auf die Rückzahlung des Kredits bestehen. Die PAs fordern deshalb eine Gesetzesänderung, die sie Dación en Pago nennen. Tilgung der Schuld durch Rückgabe der verpfändeten Immobilie. Der Partido Popular hat die Änderung bislang verhindert. Rom. Via Filia, eine Sackgasse an der Peripherie Roms. Ein Ort, in den sich niemand verirrt, der hier nicht wohnt. Hinter dem Parkplatz am Anfang der Straße breiten sich Brachen aus. An den Straßenseiten terrakottafarbene Mietshäuser, 4-stöckig, mit Balkonen und begrünten Vorhöfen. Sie sehen ganz ordentlich aus, aber wie hineingeworfen in die Mitte von nirgendwo. Hinter den Häusern ist Sumpf. Es wimmelt von Ratten und Schlangen, sagt Roberta Maggi. Schon seit 7 Jahren wohnt sie hier in einer Erdgeschosswohnung. 40 Quadratmeter für 4 Personen. Die Kinder schlafen im einzigen Zimmer. Die Eltern auf dem Sofa in der Wohnküche, die zugleich Diele ist. Die Region Latium hat privaten Baufirmen Zuschüsse gewährt, um diese Sozialwohnungen zu bauen, damit Familien mit geringem Einkommen Wohnraum zu einem niedrigen Preis bekommen. Je nach der Größe der Wohnung sollte die Miete zwischen 300 und 500 Euro liegen. Wir haben die kleinste Wohnung genommen, weil sie zumindest laut Vertrag nur 300 Euro im Monat kostete. Mehr konnten wir uns nicht leisten. Ich hatte einen Teilzeitjob, mein Partner lieferte Waren aus, wir verdienten beide nicht viel. Als aber die erste Mietabrechnung kam, stellte sich heraus, dass wir um die 750 Euro monatlich zahlen mussten. 500 Euro für die Kaltmiete und 250 Euro für die Nebenkosten. Die ersten 5 Jahre haben wir das Geld irgendwie berappen können. Aber dann haben wir beide die Arbeit verloren und konnten eine solche Summe nicht mehr aufbringen. Roberta Maggi laufen die Tränen übers Gesicht. Sie hat keine Arbeit mehr gefunden. Zumindest keine, von der man leben könnte. Sie jobbte für eine Leiharbeitsfirma. Für 66 Arbeitsstunden pro Woche bekam sie 140 Euro monatlich. In Italien gibt es keine Sozialhilfe. Den Vorschlag der Opposition, sie einzuführen, hat Premier Renzi abgeschmettert. Weil sie die Miete nicht zahlen konnte, klagte der Vermieter und setzte durch, dass Roberta Maggi ihre Wohnung räumen muss. Die Baufirma, die diese Häuser gebaut hat und vermietete, hatte die staatlichen Subventionen für den Bau von Sozialwohnungen eingesteckt. Von uns Mietern aber Mieten verlangt, die weit über der mit der Regionalverwaltung vereinbarten Sozialmiete lagen. Damit haben sie das Zehnfache an dem Geschäft verdient. Wir Mieter haben also gegen die Firma geklagt und den Prozess gewonnen. Jetzt zahlen wir alle die reguläre Sozialmiete, wie wir sie schon vor 7 Jahren hätten zahlen müssen. Meine Miete liegt heute offiziell bei 350 Euro. Il mio adesso con gli aumenti Istat di 7 anni è arrivato a 350 Euro. Obwohl sie 4 Jahre lang eine viel höhere Miete bezahlt hat, als sie sollte, gilt das Räumungsurteil gegen Roberta Maggi weiterhin. Der Gerichtsvollzieher hat sie nur deshalb noch nicht auf die Straße gesetzt, weil eine Abgeordnete der Fünf-Sterne-Bewegung ihm in die Quere gekommen ist. Roberta Lombardi hörte von der Geschichte der Familie Maggi und meldete kurz entschlossen ihr Abgeordnetenbüro in Roberta Maggis Wohnung an. Per legge non possono emettere uno sfratto dove c'è un domicilio parlamentare. Anscheinend erlaubt das Gesetz nicht, Abgeordnetenbüros zu räumen. Von Gesetzen und von Politik verstehe ich nichts. Ich habe einfach einen Engel gefunden. Sie ist die erste Person, die mir geholfen hat. Jetzt habe ich mein Schicksal in ihre Hände gelegt. Adesso mi sono affidata a lei. Vediamo come andrà a finire. Berlin. Berlin-Kreuzberg. Es wird protestiert. Gegen Zwangsräumungen, Mieterhöhungen und Verdrängung von Altmietern. Mit Trillerpfeifen und Töpfen, die zu Schlaginstrumenten umfunktioniert wurden. Seit 2009 schießen in Berlin Mieterprotestgruppen wie Pilze aus dem Boden. Der Grund? Seit Jahren steigen in Berlin die Mieten. Die Bestandsmieten um ca. 3% jährlich. Die Angebotsmieten um das Doppelte. Und weil sich eine Wohnung oft für das Doppelte der Bestandsmiete neu vermieten lässt, versuchen viele Vermieter, ihre Altmieter zu vertreiben. In der Sprache der Wirtschaft heißt das, der Berliner Immobilienmarkt habe eine dynamische Entwicklung erfahren. 13,8 Milliarden Euro betrugen die Gesamtumsätze aus dem Verkauf von Grundstücken und Häusern in Berlin 2014. Im ersten Halbjahr 2015 sind sie um 40% gestiegen. Manuela Damianakis, Sprecherin von Deutsche Wohnen, dem zweitgrößten börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland, das der Marktführer Vonovia, die ehemalige deutsche Annington, übernehmen will. Ja, da gibt es einen ganz großen, wichtigen, globalen Grund, kann man sagen. Das sind die niedrigen Zinsen. Wir haben wahnsinnig viele Investitionen in Immobilien, sowohl von Profi-Anlegern, die dann zum Beispiel in börsennotierten Wohnungsgesellschaften investiert sind, als auch von Privatanlegern. Es wird nicht nur gekauft, um eine eigene Wohnung zu haben, die man bewohnt, sondern das eben zunehmend auch als Kapitalanlage genutzt. Und das führt natürlich zu erhöhten Kaufpreisen. Mitten in der Krise, umgeben von lauter siechenden Volkswirtschaften und riskanten Finanzmärkten, gilt Deutschland den internationalen Investoren als sicherer Hafen. Madrid. Inzwischen sind sie alle eingetrudelt, die mit zur Bank müssen. Es eilt, denn laut Gerichtsbescheid soll die Wohnung von Diego Montoyas Familie in 5 Tagen geräumt werden. Die Paz versuchen immer, vor einer Zwangsräumung tätig zu werden. When people come to our assembly, there is a lot of different problems. There is mortgages in one side. Die Leute, die zu unseren Versammlungen kommen, haben unterschiedliche Probleme. Bei den einen geht es um Hypotheken. Dann fragen wir die Banken, die Zwangsräumung zu stoppen und statt der Kreditrückzahlungen eine Miete anzunehmen, die die Bewohner bezahlen können, eine Sozialmiete. Die Banken nehmen das Angebot meist an, weil sie damit die Wohnung als Aktivum in ihrer Bilanz haben und zugleich regelmäßig ein bisschen Geld erhalten. Dann gibt es Leute, die illegal in eine Wohnung eingezogen sind. Wenn das Haus einer Bank gehört, gleiches Verfahren und aus der Besetzung wird ein Mietvertrag. Manchmal besetzen die Paz leere Häuser, die Banken gehören, und handeln daraufhin eine Sozialmiete aus. In einem besetzten Haus wohnen 2 Paarmitglieder, deren Mietvertrag heute verlängert werden muss. Dann gibt es noch Diegos Fall. 2 Monate nach ihrem Einzug in eine leere Wohnung der Caixa Bank bekam Familie Montoya Besuch. Ein Angestellter einer Immobilienagentur, die für die Bank arbeitet, stellte ihnen eine Sozialmiete in Aussicht. Doch vor kurzem hat Montoya einen Räumungsbescheid bekommen. We are not sure if Caixa knows. This real estate agency is offering the social rent. Wir sind uns nicht sicher, ob die Caixa Bank weiß, dass die Immobilienagentur ihnen eine Sozialmiete angeboten hat. Wir möchten wissen, ob diese Immobilienagentur wirklich ein Tochterunternehmen der Caixa Bank ist. Und wenn es so ist, wollen wir, dass die Zwangsräumung gestoppt wird. Das lässt sich durch einen Gruppenbesuch bei der Bank bewirken? Yeah, that's what works. Social pressure is the only thing that works with banks. Das wird wirken. Sozialer Druck ist das Einzige, das mit Banken funktioniert. Und negative Werbung ist das Schlimmste, was du ihnen antun kannst. Wenn du mit einem grünen T-Shirt mit der Aufschrift Stop Desahucios vor ihrer Tür stehst, werden die panisch. Rom. 13. April 2014. Eine Kundgebung für das Recht auf Wohnen eskaliert. Es gibt Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Da bezahlbarer Wohnraum in Italien schon immer knapp war, haben die Bewegungen für das Recht auf Wohnen im Lande Tradition. Schon in den 60er Jahren besetzten Aktivisten leerstehende Häuser und stellten sie armen Familien zur Verfügung. In Italien hat es an einer Politik des sozialen Wohnungsbaus vollkommen gefehlt. Für weniger als 1.000 Euro findet man in Rom gar keine Wohnung. Da sie kaum eine andere Wahl hatten, haben 75% der italienischen Haushalte Kredite aufgenommen, um eine Wohnung zu kaufen. Man nennt sie Wohnungseigentümer, aber in Wahrheit gehören diese Wohnungen den Banken. Die Wirtschaftskrise hat das ganze System platzen lassen. Angelo Fascetti ist der nationale Koordinator von Asia USB, einer Art Gewerkschaft von Mietern und Einwohnern. Seit Beginn der Krise 2008 sind in Italien 1 Million Arbeitsplätze verloren gegangen. Das hat dramatische Auswirkungen, weil es keine Sozialhilfe und kein Wohngeld gibt. Laut dem Statistischen Institut Istat können derzeit 11,7% der italienischen Familien ihre Wohnkosten nicht bestreiten. 300.000 Zwangsräumungen wurden in den letzten 4 Jahren vollstreckt, circa 70.000 pro Jahr. Aber die für 5 Millionen Haushalte benötigten Sozialwohnungen fehlen. Und wenn in Italien Sozialwohnungen gebaut wurden, haben davon nicht die Armen profitiert. Hier in Rom wurden ganze Areale kommunalen Baulands privaten Baufirmen geschenkt, damit sie darauf Sozialwohnungen bauten. Die Region Latium hat diesen Firmen Darlehen gewährt, die zu 60% nicht zurückgezahlt werden mussten, 40% erst nach 30 Jahren. Von den Firmen verlangte man keinerlei Garantien für die Kredite. Also wurden mit Steuergeldern Wohnungen gebaut, die für Sozialmieten von maximal 300 Euro hätten vermietet werden dürfen. Aber die Bauherren vermieteten sie dann für 1000 Euro. Niemand prüfte, was sie taten. Es gab keinerlei Kontrolle. Jetzt läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Korruption, Amtsmissbrauchs und Betrugs. Berlin. Ali Gülbul empfängt im Mitarbeiterraum des Flüchtlingsheims Mozartstraße. Da ist er als Haushandwerker angestellt. Eine Wohnung hat er schon lange nicht mehr. Seine fünfköpfige Familie lebt verstreut bei Verwandten. Im Februar 2013 mussten die Gülbuls ihre Wohnung in Berlin-Kreuzberg zwangsweise verlassen. Mit dem alten Eigentümer hatte ich mich so verständigt, dass ich die Wohnung saniere, renoviere und solange ich drin wohne, die Miete so bleibt, wie sie ist. Dann hat er plötzlich, also 2005, das Haus veräußert, ohne uns was zu sagen. Und dann hatten wir einen neuen Vermieter und der hat sich gedacht, ich bin an die Absprachen, die der alte Eigentümer getroffen hat, nicht gebunden. Gesetzlich wäre er aber gebunden. Deswegen bin ich auch vor Gericht gegangen. Er wollte eine Mieterhöhung machen. Und ich hatte nur das Pech gehabt, an die falsche Richterin zu kommen. Weil Gülbul die Erhöhung nicht zahlte, häuften sich Mietschulden. Mahnbriefe schrieb der Vermieter nicht. Dank einer Änderung des Mietrechts musste er es auch nicht. So kam der Räumungsbescheid für Familie Gülbul aus heiterem Himmel. Als der erste Räumungstermin anstand, verhinderten Nachbarn und Freunde Gülbuls die Räumung. Ein zweiter Termin wurde für den 14. Februar angesetzt. Auf jeden Fall waren da 2000 Menschen, die auf der Straße dafür protestiert haben, dass ich und meine Familie in der Wohnung bleiben. Aber die Politik hat auch gezeigt, was sie wollen. Sie haben 830 Polizisten für die Räumung angesetzt und einen Hubschrauber. Dieser ganze Einsatz hat um die 100.000 Euro gekostet. Dafür hätten sie mir auch eine Wohnung kaufen können. Ali Gülbul hat seitdem keine Wohnung in Berlin gefunden, die er mit seinem kleinen Gehalt bezahlen könnte. Laut einer Studie, die Sozialwissenschaftler der Humboldt-Universität 2015 durchgeführt haben, ist in Berlin die Zahl der Wohnungen, die unter der Bemessungsgrenze für Wohnraumzuschüsse der Sozialämter liegen, von 100.000 im Jahr 2007 auf 15.000 im Jahr 2013 zurückgegangen. Sozialwissenschaftler Andrei Holm, einer der Verfasser der Studie: Berlin hat die Hälfte der öffentlichen Wohnungen verkauft. Berlin ist aus allen Förderprogrammen im sozialen Wohnungsbau ausgestiegen, sodass dem Staat Berlin kaum noch wohnungspolitische Instrumente zur Verfügung standen, um gegenzusteuern, wenn die Mieten steigen. Genau das wollen die Mietergemeinschaften und Protestbewegungen ändern, die seit 2009 in Berlin entstanden sind, um das Recht auf Wohnen zu reklamieren. Im Hinterzimmer einer Kreuzberger Bäckerei haben die Initiatoren des Berliner Mietenvolksentscheids einen Entwurf für ein Gesetz über die Neuausrichtung der Wohnraumversorgung in Berlin verfasst. Nach vielen fruchtlosen Protesten habe man zum Instrument der Volksgesetzgebung gegriffen, sagt Rusbe Taheri, der am Gesetz mitgeschrieben hat. Es könnte ja nur ein Landesgesetz mittels Volksgesetzgebung erlassen werden, weil es ja auf Bundesebene keine Volksentscheide gibt. Es gibt es zwei Ziele. Einmal Erhalt von preiswertem Wohnraum, also Wohnungen, die jetzt noch preiswert sind im städtischen Besitz bzw. als Sozialwohnung, sollen erhalten bleiben. Und zweitens ist Schaffung von neuem preiswerten Wohnraum, entweder durch Zukauf von Wohnungen durch die Stadt oder durch Neubau von neuen bezahlbaren Wohnungen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Gesetz die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, von denen es 6 in Berlin gibt, umwandeln. Die sollen nicht mehr gewinnorientiert, sondern gemeinwohlorientiert arbeiten und die sollen demokratisiert werden. Das Bündnis Mietenvolksentscheid sagt, das erste Mal in der Geschichte der deutschen Wohnungspolitik öffentliche Verantwortung für das Wohnen übernommen werden soll und sagt, wirtschaftliche Interessen sind nur noch zweitrangig. Wohnung ist keine Ware und Wohnung muss in öffentlicher Verantwortung organisiert werden. Und das ist ein totaler Bruch mit allem, was es bisher gab. Ob und wann es zu einer Volksabstimmung kommt, ist ungewiss. Denn bevor das Volk zu den Urnen gerufen wird, muss ein Volksgesetzentwurf ein dreistufiges Verfahren durchlaufen, bei dem er immer wieder dem zuständigen Parlament vorgelegt wird. Momentan liegt der Entwurf beim Berliner Innensenator, der das Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit prüft. Der öffentliche Druck hat allerdings bereits gewirkt. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat ein Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung verabschiedet. Es kommt einigen Forderungen des Bündnisses Mietenvolksentscheid entgegen. Dieses hält es aber nicht für ausreichend. Die Aktivisten wollen das Verfahren fortsetzen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.